In der Tat, ein paar Treppen höher vernahm man gleichmäßige, nicht eilige Schritte. Sonderbar, die Treppe kam ihm bekannt vor. Hier im ersten Stock ist auch ein Fenster. Traurig und geheimnisvoll schimmert der Mondschein von draußen durch die Scheiben. Da ist auch der zweite Stock. Ach, das ist ja dieselbe Wohnung, in der die Anstreicher waren. Wie hat er das Haus nicht sofort wiedererkannt? Die Schritte des vorangehenden Menschen waren nicht mehr zu hören. Er ist also stehen geblieben oder hat sich irgendwo versteckt. Da ist der dritte Stock. Soll er weitergehen? Und welch eine Stille dort herrscht. Fast unheimlich. Aber er stieg doch weiter hinauf. Das Geräusch seiner eigenen Schritte erschreckte und beunruhigte ihn. Mein Gott, wie dunkel es ist. Der Kleinbürger hat sich sicher hier irgendwo in einer Ecke versteckt. Aha, die Wohnung ist weit offen. Er dachte nach und trat ein. Im Vorzimmer war es sehr dunkel und leer, keine Menschenseele, als hätte man alles hinausgetragen. Leise, auf den Fußspitzen, ging er ins Wohnzimmer hinein. Das ganze Zimmer war hell vom Mondlicht. Alles war hier wie früher. Die Stühle, der Spiegel, das gelbe Sofa und die eingerahmten Bilder. Der große, runde, kupferrote Mond blickte voll durch die Fenster herein. »Diese Stille kommt vom Mond«, dachte Raskolnikow. »Er gibt bestimmt gerade ein Rätsel auf.« Er stand und wartete lange, und je stiller der Mond war, umso stärker klopfte sein Herz. Es tat ihm sogar weh. Und immer noch diese Stille. Plötzlich ertönte ein kurzes, trockenes Knacken, als hätte man ein Holzspänchen zerbrochen. Und wieder war alles still. Eine aufgewachte Fliege stieß im Fluge an die Fensterscheibe und summte kläglich. Im selben Augenblick entdeckte er in der Ecke zwischen einem Schränkchen und dem Fenster einen, wie ihm schien, an der Wand hängenden Pelzmantel. »Warum hängt dort ein Pelzmantel?«, dachte er. »Er war doch früher nicht da.« Er trat sehr leise heran und erriet, dass hinter dem Pelzmantel sich jemand versteckt hielt. Er schob vorsichtig mit der Hand den Mantel zur Seite und entdeckte einen Stuhl, und auf dem Stuhl in der Ecke saß die Alte. Ganz zusammengekauert und mit gesenktem Kopf, so dass er das Gesicht gar nicht sehen konnte. Aber sie war es. Er stand eine Weile vor ihr. »Sie fürchtet sich«, dachte er, zog dann leise das Beil aus der Schlinge und versetzte der Alten einen Schlag auf den Kopf und noch einen zweiten. Aber merkwürdig, sie rührte sich nicht bei den Schlägen, als wäre sie aus Holz. Er erschrak, beugte sich über sie und begann sie zu betrachten. Aber auch sie beugte den Kopf noch tiefer. Da beugte er sich fast zu Boden und blickte ihr von unten ins Gesicht, sah sie an und erstarrte.